nehme ich nämlich auf. Du nimmst auf, Martin? Ich nehme jetzt auf. So. Okay. Herzlich willkommen zur Frage 3 von Ich hatte da mal eine Frage. Herzlich willkommen. Hallo Sven. Hallo Martin. So, wie geht's dir? Ja, gut. Gut? Die gut. Hässlichste Wandler der Welt, aber mir, deswegen geht's mir gut. Das ist schön. Warte mal, ich muss mal den noch ein bisschen mehr in die Richtung. Okay, willkommen zu einer neuen Folge. Und die Frage heute, mit der wir anfangen wollen, ist es eine Stärke oder eine Schwäche, wenn man von anderen überzeugt werden kann, seine Meinung zu ändern? Das ist ja fast schon ein Roman. Also ist das eine Stärke? Oder eine Schwäche, wenn man von anderen überzeugt werden kann, seine Meinung zu ändern. Also, ist es gut, seine Meinung zu ändern oder schlecht? Ja, okay. Ich meine, gut, Stärke oder Schwäche, ich schreibe das ja sozusagen so einen, dem Ganzen fast schon so einen wesenshaften Zug vor. Also, dann ist man halt quasi plötzlich Überzeugungsschwächling oder halbstarker Überzeuger. Also, das glaube ich, das ist, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu sehr zu so einem totalitären Charakterzug irgendwie erklärt, sondern ich denke, es sollte eine gewisse Offenheit für Argumente immer geben. Das würde ich sagen, ist bestimmt eine Stärke von Menschen, wenn sie bereit sind, Argumenten zuzuhören und sich von Argumenten auch im Zweifel beeinflussen zu lassen. Was natürlich aber den Einzelnen in keinster Weise davon befreit, die einzelnen Argumente selbst wieder einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Das Argument darf dann natürlich nicht nur einfach deshalb übernommen und überzeugend sein, weil es, da sind wir dann wieder bei Autorität, von Autorität gesagt wird, oder weil ich eben grundsätzlich meiner eigenen Meinung nicht traue und deswegen die Argumente von anderen immer überzeugender finde. Ich glaube, das wäre natürlich dann eher so gesprochene Schwäche, wenn ich einfach unkritisch, unhinterfragt Argumente von anderen Menschen mich überzeugen lasse. Wobei auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, also die Vehemenz, mit der ein Argument vertreten wird, in keinster Weise deren Richtigkeit beweist. Also nur weil jemand ziemlich überzeugt eine falsche Sache glaubt, ist die Sache dadurch halt alleine noch nicht richtig. Ja, das würde ich auch sagen. Also ich bin auf den Gedanken nämlich deshalb gekommen, weil ich mir überlegt habe, dass wir in einer seltsamen Zeit leben, nämlich in der einerseits von allen gefordert wird, die religiös sind, ihre Meinung zu ändern. Und dass es ja auch total super wäre, seine Meinung zu ändern, wenn man dann erstmal das Licht der naturwissenschaftlichen objektiven Erkenntnis erblickt hat. Und andererseits wird aber, sobald man das wieder probiert zu relativieren, zum Beispiel aus einem geisteskulturwissenschaftlichen Kontext heraus, wird man sofort niedergeschrien und es kann überhaupt gar nicht sein, dass man hier probiert, die erkenntnistheoretische Basis, auf der die Fakten beruhen, die man innerhalb der Naturwissenschaften sammelt, zu hinterfragen und so weiter. Und ist natürlich jetzt eine sehr wissenschaftliche Sicht, aber dann habe ich gedacht, wenn man das weiterhin abstrahiert, dann kommt man eigentlich genau zu einem noch viel interessanteren Problem, dass man natürlich immer glaubt, man habe Recht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie entscheidet man, und du hast es ja ein bisschen angedeutet damit, wie kritisch, also dass man kritisch sein muss gegenüber dem, wem man Glauben schenkt und so weiter, aber wie macht man das eigentlich? Wie ist man eigentlich kritisch? Wie man kritisch ist. Das verweist natürlich auf eine ganz andere Frage. Also vielleicht nochmal zum ersten Teil deiner Frage, mit Religion bewegt man sich ja irgendwie, hat man das Gefühl, man würde sich da heutzutage auf einem Minenfeld bewegen, und es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie alle Leute davon überzeugt, dass sie nicht an ihre Religion glauben dürfen, sondern ich glaube, es geht ja viel mehr darum, Religion zu einer Privatsache zu machen. Was aber an sich natürlich immer auch gleichzeitig ein Angriff auf Religion selbst ist, weil Religion dem Wesen nach mehr ist als Mitglied in einem Verein zu sein. Also, und das wird, glaube ich, manchmal von Kritikern der Religion übersehen. Also die dann so tun, als könnte man einfach Religion als Privatsache behandeln, wie ob ich halt im Ping-Pong-Club Mitglied bin oder im Sportwettenverein, keine Ahnung, also wenn ich in irgendeinem Verein Mitglied bin, und das ist natürlich, das kann man nur so sehen, wenn man halt in Religion das Besondere, was es für die einzelnen Leute bedeutet, nicht sieht. Und da stoßen wir halt auf so ein Problem, dass, selbst wenn das richtige Argument ist, das Argument sich an einem Wesen, also dem Wesen einer Sache abarbeitet, das diesem Argument gar nicht zugänglich ist. Und ich glaube, das kommt dann zu dem zweiten Teil deiner Frage. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten, Kritik zu üben. Die eine Möglichkeit der Kritik ist eine inhärente Kritik. Das heißt, jemand artikuliert ein Überzeugungs- oder Glaubenssystem und ich zeige ihm, dass er entweder in seinem Denken oder in seinem Handeln inkonsequent ist. Mhm. Dass also quasi dass dort Glaubenssätze gibt, die zu Widersprüchen führen, die sich innerhalb dieses Systems nicht auflösen lassen. Mhm. Die dann wahrscheinlich zu dann eben entweder im Individualfall neu verhandelt werden müssen oder es gibt dann Autoritäten, die das eben entscheiden dürfen, wenn es da Zweifel aufgibt oder das Individuum entscheidet das für sich selbst. Mhm. Und auch da, glaube ich, sind die Religionen unterschiedlich aufgestellt, wie sie genau mit diesen religionsinternen Widersprüchen umgehen. Mhm. Das andere wäre eine Kritik, die sagt, dass das artikulierte Glaubenssystem, und ich meine, das, was jetzt als Glaubenssystem meine ich jetzt nicht nur Religion, sondern da würde ich auch erstmal, also auch den Bereich der Wissenschaft dann in dem gleichermaßen drunter zählen, schreibt eigentlich vor, sich so und so zu verhalten, aber das reale Verhalten der Menschen also entspricht nicht dem, was dort von ihnen verlangt wird. Mhm. Und dann ist auch dort natürlich wieder die Frage, wie gehen wir mit diesem Widerspruch um? Entweder es führt das dann zu einer Anpassung des Verhaltens des Einzelnen, der dann wirklich erkennen muss, ja, mein Verhalten entspricht wirklich nicht der von mir geforderten Norm. Oder das Festhalten am eigenen Verhalten und darüber sozusagen die Norm aushebeln oder verändern, was natürlich in einem wissenschaftlichen Kontext wahrscheinlich einfacher ist, dass man quasi eine Forderung, die nicht erfüllbar ist, einfach, wie soll ich sagen, umstellt, neu formuliert, anders damit umgeht. Wohingegen, wenn es einen festgeschriebenen Textkorpus gibt, der eben nicht umschreibbar ist, es viel schwieriger ist, sozusagen, die Normen zu ändern, auch wenn sie sagen, nicht mehr zeitgemäß ist oder nicht realisierbar ist. Hm. Wir müssen kurz Pause machen. Bis gleich. Gut, ja, wir waren im Prinzip, ich glaube, wir waren im Punkt vor der Pause, dass es natürlich, dass da in dem Sinne Religion eine höhere Änderungsresistenz aufweist als Wissenschaften, wenn es darum geht, bestehende Normen abzuändern, weil sie ein Verhalten fordern, das nicht mehr realisierbar ist. Mhm. Oder sozusagen zu einem ständigen Widerspruch führt. Ja, zumindest mit dem Aufkommen neuer Informationen eigentlich. Neue Informationen oder wie gesagt, wenn es auf so einer Verhaltensebene ist, es gibt also es einfach quasi, es tauchen ja da auch neue Techniken auf, neue Anforderungen, die eine Gesellschaft an den Einzelnen stellt. Und gerade wenn wir eben in einem säkularen System plötzlich zwei widerstreitende, also wir normative Ansprüche an das eigene Handeln haben, kann es halt sein, dass eines der beiden Systeme angepasst werden muss. Aber wer entscheidet darüber, welches normative System, also welche Normen und wie entscheidet man eigentlich darüber, welche Normen vernachlässigt werden müssen, damit das andere normative System gewinnen darf? Naja, also erstmal würde ich sagen, gibt es sozusagen so eine Betroffenheitssouveränität. Mhm. Also ich glaube, ja. Amartya Sen, wenn ich mich richtig erinnere, greift das Konzept von Rawls auf, wo es eben darum geht, die Frage, wie gewisse Systeme sich selbst regulieren können und das sozusagen dann so gestaltet, dass es sozusagen nicht von einem Volkskörper ausgegangen wird, sondern also ein Konzept multipler Demoi hat. Alle, die an, sozusagen, dann ist plötzlich, wenn es um die Frage nach Gesundheit geht, setzt sich das Demoi plötzlich aus den Ärzten, den Pharmazeutiken, also den Herstellern von Pharmazeutika und den Patienten zusammen. Oder wenn es um Sachverhalte der Bäcker geht, dann betrifft es halt den Bäcker und den Bäckerkunden. Also, dass man versucht, immer quasi die Betroffenen erstmal als Akteure zu begreifen und dann gleichzeitig ihnen aber auch die Kompetenz über die Entscheidung zu überlassen. Mhm. Und das aber im besten Fall, also das Ideal dieser ganzen Konzeption bei Sen und bei Rawls ist, dass alle das im Schleier der Nichtwissenheit artikulieren. Mhm. Also das heißt, dass die Entscheidung unter der Voraussetzung getroffen wird, dass man am Ende nicht weiß, an welcher Stelle im System, das dort beschlossen wird, steht. Also es ist wirklich nur, man kann nicht sagen, wie diese Gruppen von Menschen, also diese Akteurs, Verbünde stehen zueinander jeweils. Ich glaube, wir sollen fast schon nochmal, also auf einer viel persönlicheren Ebene, also dass ich sage, wenn ich ein System etabliere, in dem gewisse Machtkonstellationen so und so verteilt sind, dann muss ich dieses System auch dann gerechtfertigt finden, mhm, wenn ich in der schlecht gestelltesten Position lande. Ja. Und das wird dann auch noch verknüpft mit so einem Minimum-Maximum-Konzept, dass man sagt, auch Gewinne der Bestgestellten sind nur dann zu rechtfertigen, wenn sie sagen, äquivalente Gewinne bei den Schlechtgestelltesten hervorbringen. Mhm. Es ist ein Versuch, das sozusagen zu regeln. Ich denke, natürlich ist es ein grundsätzliches Problem von Ethik. Wie gehen wir miteinander um? Wer entscheidet? Wer legt die Spielregeln fest? Mhm. Und ich als Freund der freien Assoziation freier Individuen würde halt sagen, würde da auch argumentieren. Erstmal müssen die Menschen, die sagen, an diesen Stellen zusammentreffen, sich über Verfahren einigen, wie sie denn die Probleme lösen wollen, die ihnen begegnen. Mhm. Und dann diesen Verfahren eine gewisse Stabilität wahrscheinlich auch verleihen und dann gemäß dessen das zu entscheiden. Mhm. Auf seiner momentanen Ebene würde man halt sagen, ganz egal, wie man da jetzt im Einzelnen zu steht, ist der Rechtsstaat die Instanz, an der wir sozusagen entscheiden müssen, welche normativen Ansprüche gerechtfertigt sind, welche nicht. Aber auch der Rechtsstaat ist keine sozusagen absolute Entität, die jenseits, wie sozusagen über die Geschichte hinausweist, sondern ist eine historische Errungenschaft, die auch als solche total tolerabel ist, mhm, und auch eine gewisse Stabilität hervorgebracht hat. Ob das jetzt das Endpunkt der Geschichte, das Ende der Geschichte ist, wage ich zu bezweifeln, aber es ist eben genau auch ein historischer Versuch, mit diesem Problem unterschiedlicher Interessen und unterschiedlicher normativen Ansprüche umzugehen und diese auf eine Art und Weise miteinander zu versöhnen, die möglichst konfliktarm abläuft. Indem man darüber redet eigentlich. Also. Naja, also ich will jetzt nicht das System der BRD erläutern müssen, aber es gibt halt einen Textkorpus, der quasi Rechte und Pflichten artikuliert, die für alle Menschen gleichermaßen gültig sind und die ihnen auch quasi gewisse Rechte sich gegen Pflichten oder Rechte, die sie für unzulässig halten, zur Wehr zu setzen, einräumt. Mhm. Was aber in der Wirklichkeit natürlich an ganz bürokratischen und anderen Hürden scheitert, dass das System so nicht funktioniert. Also das finde ich nämlich auch ziemlich bemerkenswert, dass wenn man sich das mal anguckt, wie die Verteilung ist, was eigentlich normativ dann tatsächlich wirklich im Handeln der Menschen innerhalb einer Nation einwirkt, dann muss man ganz oft feststellen, dass es eigentlich genau die Bürokratie ist, die eigentlich den größten, zumindest in Deutschland würde ich das sagen, größten Anteil daran hat, wie wir das Land empfinden, also als Staat in dem Fall jetzt. Und da ist eigentlich auch wieder interessant, dass es zu so einer extremen Historizität kommt von dem, was uns nachher der Staat ist, wenn man so will, und wie wir den dann verteidigen. Also was ich damit meine ist, wir verteidigen den Staat als Errungenschaft, wie du es ja gerade eben auch gesagt hast, meistens zumindest, also als Idee, ja, als... Also ich verteidige den Staat nicht. Nee, aber ich meine, ich verstehe die Idee des genau, Rechtsstaates insofern, genau, dass er für mich ist. Besser ein Fortschritt genau, ist. Besser ein Rechtsstaat als ein totalitärer Staat zumindest. Ja, oder totale Willkür. Oder sowas, genau. Und okay, wir müssen kurz eine Pause machen. Bis gleich. Gut, also das, ich will nochmal klarstellen, ich möchte hier gar keinen Staat verteidigen, sondern das Prinzip des bürgerlichen Rechtsstaates ja. gegen seine Feinde dann doch auch irgendwie in Schutz nehmen. Ist das geringste Übel, wenn man so will, an der Stelle. Ja, oder wie gesagt, vielleicht der historisch notwendige Schritt, um darüber hinauszukommen. Mhm. Na jedenfalls, also um nochmal zurückzukommen auf meinen Punkt, den ich ja eigentlich machen wollte, ist nämlich der, dass wir eigentlich immer nur eine historische Version des Rechtsstaates verteidigen, wenn wir darüber reden, weil wir auch nur mit einer historischen Version des Rechtsstaates in Berührung kommen, wenn wir nicht gerade selber Mitglied des Bundestages sind. Nee, ich befürchte leider, das Problem ist, dass die meisten Menschen, wenn sie sozusagen an Staaten oder Nationen denken, eben gerade gar nicht an sozusagen erstmal den funktionalen Aspekt des bürgerlichen Rechtsstaats denken, sondern das Ganze vollkommen überfrachtet ist mit Heimatgedanken, mit ekligen völkischen Konzepten, mit wir gegen die anderen, mit vielfältigsten Ideen überlagert wird, die gerade nicht den bürgerlichen Rechtsstaat im Sinne haben. Also das zeigt sich ja dann ganz deutlich, wenn es um Staatsbürgerschaft geht. Oder die Frage ist ja dann nicht, wer hat die deutsche Staatsbürgerschaft, sondern dann geht es dann plötzlich darum, wer ist deutsch? Wer darf deutsch sein? Wer darf deutsch sein? Und auch eine interessante Frage, wer entscheidet darüber? Ne? Also auch wieder... Ja, ich meine, aber da hat der bürgerliche Rechtsstaat ja auch sozusagen Prinzipien artikuliert und ich meine, die sind auch wieder zu kritisieren und auch da muss man jetzt natürlich immer wieder, denke ich, noch viel, da ist noch viel zu tun, bis der Staat halt abgeschafft ist. aber trotzdem muss ich sagen, jeder, der behauptet, dass Deutschland was anderes heißt, als die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben, hat meiner Meinung nach ein falsches Verständnis dafür, was der Rechtsstaat eigentlich sein sollte. Ja, das sehe ich ähnlich. So, dann das war für die erste Runde. Dann wollen wir mal probieren, noch einen anderen Aspekt zu beleuchten, der weniger auf diese großen Zusammenhänge geht, also wie sind wir eigentlich eingefasst und so weiter, sondern mehr fragt, ab wann lassen wir uns eigentlich überzeugen? Also das geht jetzt darum, ab wann finden wir etwas plausibel? Mhm. So in diese Richtung. Sag erstmal was dazu, dann sage ich, wie ich das meine. Ich denke, das ist eine ganz gute Reihenfolge. Ja. Hat das was mit Logik zu tun? Kann es haben. Also es kann was mit Logik zu tun haben, wobei das fast schon Logik wieder so einen Status verleiht, dass die Logik selber nicht diskutabel wäre. Mhm. Und also da muss man natürlich aufpassen. Wenn man sich logische Systeme anschaut, dann zeichnen sie sich im Wesentlichen dadurch aus, dass sie eine gewisse Klarheit der Operationen, die möglich sind und Operationen, die unmöglich sind, offenlegen. Oder dass sie das zumindest sagen, diese Spielzüge sind erlaubt. Mhm. Aber im Prinzip würdest du sagen, wenn wir jetzt Schach spielen, brauchen wir kein Logikhandbuch dabei zu haben, weil die Regeln sich trotzdem verständlich sind. Mhm. Können wir entweder sagen, naja, die Regeln des Schachs sind die Logik des Schachs, oder wir verzichten dann auf den Begriff der Logik. Also ich glaube, dass viele Systeme, wir sagen, eine Regelhaftigkeit aufweisen und dass man die in unterschiedlichsten Formen explizieren kann. Also, und ich halte das auch für sehr wichtig, dass man sozusagen die impliziten Regeln der Überzeugung versucht explizit zu machen. Ein sehr lesenswerter Versuch, das zu tun, ist Schopenhauers Die Kunst, Recht zu behalten. Mhm. Ist über mehrere Paragraphen, also ist ein schönes kleines Buch, kann man sich kaufen, liest sich nett. Und da, das zeichnet sich, glaube ich, genau deshalb aus, weil Schopenhauer versucht quasi, sich an diesen Regeln abzuarbeiten und Wege aufzuzeigen, wie man an diesen Regeln, die da nicht explizit genannt sind, irgendwie vorbeikommt. Mhm. An einer Stelle rät er auch Leuten, wenn sie die merken, dass ihre Position schlechter sei als die der anderen, ausfallen zu werden oder beziehungsweise persönlich zu werden, um den anderen zu provozieren, zu sticheln, wie man das heute vielleicht sagen würde. Ja. Dazu fallen mir noch zwei Sachen ein, kurz, wenn ich da einhaken darf. Einmal gibt es von Kurt Tucholsky auch einen schönen Text, wo es darum geht, wie man ein guter Redner ist, wo es also auch so ähnliche Sachen gibt. Ich weiß jetzt leider nicht den Namen des Textes, aber den verlinken wir auch. Und es gibt quasi die aktuelle Version von Schopenhauers, Die Kunst, Recht zu behalten, ist eine Webseite, die nennt sich Derailing for Dummies. Mhm. Die werden wir auch verlinken, ist auch spannend. Ja, genau. Und wenn das Schopenhauer-Projekt, also bei Schopenhauer kenne ich dann halt, da kenne ich mich besser mit aus, mhm. ist natürlich schön, weil es auf die Regelhaftigkeit von Diskussionen über den Umweg der Regel, des sozusagen heimlichen Regelbrechens. Mhm. Und das verweist meiner Meinung nach auf zwei ganz wesentliche Punkte. Zum einen ist es ja, sind die meisten Diskussionen ja eben gerade nicht nur ein Dialog, also dass zwei Menschen miteinander sprechen, sondern das, was sie besprechen, zeigt sich ja wie entweder in dem Moment, in dem es geschieht, oder aber in dem Moment, in dem sozusagen die Leute wieder anderen Leuten begegnen, gegenüber Dritten. Das heißt, überzeugt werden hat sozusagen auch was mit immer mit dem vielleicht anwesenden oder abwesenden Dritten oder der an oder abwesenden Dritten zu tun. Hm. Und die wird häufig sozusagen in solchen Betrachtungen ausgeblendet, dass natürlich eine Überzeugung haben eben gerade nicht nur eine Privatsache ist, sondern total eingebettet ist in soziale Gefüge. Und dass auch öffentliche Debatten viel mehr auf das Publikum abzielen, als darauf, den anderen jetzt davon zu überzeugen. Was auch ganz schön ist, weil das nämlich davon befreit, die Meinung, die man in der öffentlichen Debatte hat, wirklich auch zu haben. Also vor allen Dingen, wenn man dann über Themen spricht, die einen persönlich auch so gar nicht so betreffen. Ja. Und also das finde ich ist zum einen ganz schön, zum anderen, dass jede Diskussion auch eine Form von Kampf ist. Also ich glaube, bei Lyotard wird es dann Agonistik genannt, der das auch nochmal mit dem Konzept von Wittgenstein verbindet, dass man sagt, dass also der Austausch von Argumenten ist immer auch irgendwie ein spielerischer Kampf. Hm. Und da die Regeln sind da, aber die Regeln sind natürlich auch Teil dieses Kampfes. Das ist das Spannende, was wir sagen, was glaube ich auch wo man auch unterscheiden muss. Also jetzt auch in Diskussionen kommt es ja ganz häufig zu dem Punkt, wo man quasi von der inhaltlichen Diskussion abdriftet in formale Diskussionen, wie man über den Inhalt spricht. Mhm. Und was Schopenhauer dann auch zeigt, ist, dass die Kenntnis der Regel einem Möglichkeiten erlaubt, diese Regel zu überschreiten, ohne dass es der andere vielleicht merkt, weil er die Regeln gar nicht kennt. Das heißt, Regelkenntnis ermöglicht einem Regelüberschreitung. Mhm. You have to know the rules to break the rules. Genau, und diese Regelüberschreitung, die ich dann eben mir erlauben kann, weil ich die Regeln kenne und weiß, wo sie vielleicht nicht ganz so strikt gezogen sind oder so strikt durchgesetzt werden können, ermöglicht mir wieder einen Vorteil in diesem Machtkampf, der dann in der Diskussion stattfindet. Hm. Es ist denn alles Machtkampf? Also ich überlege gerade, man muss ja auch sehen, wir glauben ja schon an irgendwie so eine intersubjektive, überprüfbare Weltzusammenhangs, einen intersubjektiv überprüfbaren Weltzusammenhang. Und zumindest behauptet ja auch die Wissenschaft, jetzt ganz egal ob Naturwissenschaft oder Geisteskulturwissenschaft, Humanities, dass sie auch etwas über diese Wirklichkeit auch aussagen kann. Und da stellt sich natürlich irgendwie dann schon die Frage, ob tatsächlich alles nur in diese strukturellen Regeln und Überschreitungen eingefasst ist oder ob es tatsächlich nicht sowas gibt, wo man sagen kann, na, es scheint mir auch deswegen plausibel, weil es sich in der Wirklichkeit wiederfindet. Oder würdest du sagen, das gibt's gar nicht? Doch. Ich würde vor allen Dingen vielleicht auf eine ganz banale Sache hinweisen, dass in dem Begriff der Wirklichkeit eben sozusagen das Wirken impliziert ist. Also, wenn wir uns diesen Stamm der Wirklichkeit sozusagen bewusst vor Augen führen, dann erübrigen sich vielleicht auch gewisse Fragestellungen, ob es Wirklichkeit gibt oder nicht, sondern dann kommen wir einfach zu dem ganz einfachen Ergebnis, dass es fast egal ist, wie sich die Wirklichkeit für den Einzelnen anfühlt oder wie sie ihm erscheint. Wichtig ist, dass das, was er tut, gewisse Wirkungen hat. Und dass in dem Moment, wo wir uns intersubjektiv darauf einigen, dass gewisse Regelhaftigkeiten gültig sind, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Handeln die Wirkung hervorbringt, die ich erzielen will, steigert. Mhm. Das heißt, sich darauf zu verständigen, welche Mechanismen wir als überzeugend empfinden, führt dazu, dass ich in der Lage bin, mein individuelles Wollen wieder einzubringen in den Raum, der sozusagen, in dem sie wirksam werden. Hm. Und das insofern ist das fast schon eine pragmatische Begründung dafür, warum wir es durchaus den Begriff der Wirklichkeit erstmal annehmen können, ohne gleichzeitig behaupten zu müssen, dass Wirklichkeit für alle das Gleiche ist. Sondern was für alle gleich ist, ist eine gewisse Stabilität dessen, was ich erwarten kann, wenn ich das tue. Mhm. Stimmt, nicht eine absolute, aber eine relative. Also eine relative Wirklichkeit. Also verstehe ich dich richtig, wenn ich probiere mir gerade ein Beispiel dazu zu überlegen. Also wenn ich behaupte, ich kann diese 100 Meter in 20 Sekunden rennen und ich mache das dann und schaffe das auch, dann müsstest du mir zustimmen, dass ich das kann. Meinst du das damit? Dass also vielleicht noch ein bisschen verwobener. Also wenn du sagst, du kannst in 20 Sekunden 100 Meter rennen, und ich sage, ich kann in 20 Sekunden einen Kopfstand machen oder kann einen Kopfstand über 20 Sekunden machen, dann glaube ich dir, wenn du 20 Sekunden lang rennst, dass du sozusagen das kannst, wenn du mir gleichzeitig sozusagen zugestehst, dass ich in der ganzen Zeit, in der du gerannt bist, meinen Kopfstand gemacht habe. Ah, okay. Also so geht ja nicht, ob du das kannst oder nicht, sondern im Sinne von diese Maßeinheit der 20 Sekunden, die lasse ich gelten. Weil ich sozusagen mich auf diese Maßeinheit beziehen kann und das so zu einer Synchronisierung unseres Handelns kommt, die sagen uns beiden das Recht, also auf die wir uns beide beziehen können. Okay, und genau. Und die, wie es verläuft, ja, und das ist ja auch, glaube ich, wichtig hinzuweisen, auch wieder über etwas Drittes. Ja, ja, sei klar. Es sozusagen eine dritte Person, die zweimal ihre Hände, an jeder Hand die Finger ausstreckt und so schnell sie das macht, ist eben 20 Sekunden. Oder sei es die Sonne oder sei es sozusagen eine andere Apparatur. Das ist radioaktiver Zerfall von Cäsium irgendwas. Ne? Das ist das, worauf man sich mittlerweile geeinigt hat. Aber klassischerweise hätte man auch einen Stab in die Erde rammen können und sagen können, wenn der Schatten jetzt von dort bis dort fällt, dann ist diese Zeiteinheit. Also ich glaube auch, das ist neben der eigentlich, also der jeweils eigenen Funktion, die technische Geräte erfüllen, auch sozusagen mit einer Eigenschaft, die Technikgeräte aufweisen, dass sie eine zeitlich stabile Form der Übereinkunft darstellen. Dass wir sozusagen Uhren haben, weil es uns leichter fällt, der Uhr zu vertrauen, dass sie nicht falsch geht, als eben einem Menschen, dass er nicht eigene Interessen wieder mit einbringt. Also die Unterstellung der Interessenlosigkeit des Instruments erleichtert den Kompromiss darüber, dass diese technische Gerät seine Funktion erfüllt. Und ich denke, da ist das, jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass Wirklichkeit sozusagen eine Frage der Wirklichkeit der Maßstäbe ist. Und dass wir uns auf gewisse Maßstäbe sehr grundsätzlich einigen können. Oder wir es auch grundsätzlich einigen. Oder geeinigt werden im schlimmsten Fall. Oder geeinigt werden, ja, das wäre wirklich der schlimmste Fall, aber genau, auch das passiert natürlich, klar. Und das dann vielleicht auch, wieder zurückzukommen zur Frage der Überzeugung. Eine Überzeugung, also auch wieder zweierlei bedeuten kann. Entweder, dass ich davon überzeugt werde oder den oder die andere überzeuge, dass sie ihren Maßstab bisher falsch benutzt hat. Also dann sage ich, sie hat den richtigen Maßstab, aber sie benutzt ihn nicht richtig. Oder aber, dass sie einen anderen Maßstab bisher ignoriert hat. Oder Maßstäbe in ihrem Denken integriert hat, die meiner Meinung nach überflüssig sind. Also das ist dieses zu viel oder zu wenig oder die Maßstäbe. Und in der Regel, ich glaube, das ist auch ganz wichtig festzustellen, stimmen gewisse Maßstäbe in jeder Diskussion überein. Also es muss ein gewisses Set an Maßstäben geben, deren wir übereinstimmen, weil wir sonst überhaupt nicht diskutieren könnten. Und überzeugen bedeutet eben, ausgehend von einem unstrittigen Set an Maßstäben, andere Maßstäbe hinzu oder hinwegzuführen oder beziehungsweise die Nutzung dieser Maßstäbe zu kritisieren. Und ja, also das ist eigentlich auch wieder so, das denkt man immer nicht sofort, aber ich denke, dass im Prinzip ähnlich wie wir es letzte Woche hatten mit der Frage, dass in der Frage schon die Antwort angelegt ist, ist in der Diskussion eigentlich auch schon die Synthese oder eben die Nicht-Synthese angelegt. Also ich denke, dass man ganz oft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit natürlich nicht immer, und es kommt natürlich auch darauf an, wie sich so eine Sache entwickelt, fast schon immer sagen kann, ob sich die beiden Personen oder auch 3, 4, 5, 6, was weiß ich wie viel, werden einigen können oder nicht. Also das, denke ich, kann man auch fast schon von vornherein wissen. Also ich würde sagen, wir können immer schon alle möglichen Ausgänge einer Diskussion irgendwie vorhersehen oder scheinen das zu können. Mhm. Ich würde da auch nochmal zwei Punkte machen wollen, die mir wichtig erscheinen. Das eine ist trotzdem auch das irrationale Moment im Menschen selbst. Mhm. Also wir sind glücklicherweise keine Maschinen oder vielleicht auch unglücklicherweise keine Maschinen. Konnten wir uns zumindest nicht aussuchen. Ja, oder vielleicht können wir uns darüber auch noch nicht einigen. aber wir müssen sagen, wir haben Erinnerungsfehler, wenn wir das mal sozusagen so bezeichnen wollen. Es gibt gewisse Fehlleistungen, die der Mensch produziert. Und diese Fehlleistungen führen auch dazu, dass es sozusagen innerhalb einer Diskussion Verschiebungen kommt. Zum Beispiel kann es eben am Ende passieren, dass sich Menschen trotz unterschiedlicher Maßstäbe und unterschiedlicher Ansichten am Ende einig sind. Einfach deshalb, weil innerhalb einer Diskussion plötzlich das Harmoniebedürfnis stärker ist als quasi das Bedürfnis nach sachlicher Auseinandersetzung. Ja. Am Ende sind sich alle einig und man weiß gar nicht, wie das dahin gekommen ist. Das finde ich, ist ganz wichtig zu sagen, also zu sehen, dass der Mensch aufgrund seiner manchmal mehr oder weniger zu begrüßenden Fehlleistungen gar nicht so stringent in Argumentationen und Diskussionen sich verhält, wie das vielleicht irgendwie jetzt in so einer theoretischen Perspektive sich, darstellt. Ja. Das andere Moment ist, glaube ich, so eine Dynamik innerhalb der Sprache. Dass wir auch mehr und mehr einen sehr flexiblen Umgang mit Begriffen uns erarbeitet haben. Also wenn man sich, Philosophie ist ja, also ist ja immer wieder auch diese Sprachkritik, oder zumindest aus einer gewissen Perspektive immer wieder diese Sprachkritik. Und ich glaube auch, dass sagen so Wörterbücher oder so ja auch immer wieder der Versuch sind, gewisse Begriffe so zu fixieren. Ja. Und sozusagen fast schon so eine Überhistorizität zu verleihen. Dass aber das natürlich nur ein idealer Versuch ist, der im Konkreten immer wieder scheitert. Und dass auch dort quasi, dass sich innerhalb einer Diskussion auch häufig dessen, was ich eigentlich unter einem Begriff mir vorstelle oder was ich damit begreife, während der Diskussion selber sich auch verändert. Insofern müssen wir, glaube ich, diese Momente der Fehlleistung auch noch mit einsehen, und das ist vielleicht ja auch genau das, was irgendwie auch Spaß macht. Also und vielleicht ist das sogar nochmal das dritte Moment, was man nochmal ganz klar sagen muss. Diskussionen können und sollten ganz häufig Spaß machen. Ja. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Problem, wie Diskussionen medial wieder vermittelt werden. Dass es immer sozusagen so sehr ernst rüberkommt und auch sozusagen jetzt in aggressiver Form so. Und aber ich glaube, die meisten Menschen, die wirklich jetzt häufig in Diskussionen hineingeraten oder sich hineinbegeben, auch einen Spaß daran haben. Was ja auch so ist, was mir immer zuerst einfällt bei Diskussionen, komischerweise, wenn ich das Wort höre, die erste Assoziation, die ich habe, ist zum Beispiel Michel Friedmann. Also zum Beispiel meine Diskussionskultur, wenn ein einzelner Mensch eine Diskussionskultur haben kann, ist im Prinzip komplett daran ausgerichtet, dass ich nicht so sein möchte wie Michel Friedmann in Diskussionen. Also ich finde den sehr, sehr unsympathisch in diesen Diskussionen. Ich glaube auch, dass ein Erkenntnisinteresse vielleicht sogar das gleiche ist wie meins, nämlich Hedonismus, am Ende eben fröhlich sein mit dem, was man rausfindet, wenn man so will. Aber die Art und Weise, wie er es tut, hat mir schon immer ganz dolle nicht gefallen, und daran habe ich mich tatsächlich auch lange abgearbeitet. Insofern stellt sich daran anschließend natürlich wieder die Frage, ob tatsächlich, wenn ich uns mal jetzt so gegenüberstellen darf, Michel Friedmann und meine Art der Diskussionsführung tatsächlich zu den gleichen Ergebnissen kommen können oder ob beide Arten von Diskussionen nötig sind. Das heißt also, du meinst ja gerade eben, im besten Falle sollten Diskussionen Spaß machen. Vielleicht stimmt das gar nicht. Naja, also erstens würde ich sagen, wahrscheinlich hat auch Michael Friedmann an seinen Diskussionen Spaß. Also da, das wäre dann nochmal eine ganz eigene Diskussion darüber, was eigentlich für den Einzelnen Spaß wieder ist. Ja. Also von daher würde ich ihm nicht den Spaß machen. Die Frage ist, ob sie allen Beteiligten Spaß machen muss ja. Oder eben nicht. Ja, genau. Und Da würde ich sagen, also idealerweise gilt das Verbot der Verletzungsfreiheit. Das musst du, glaube ich, erklären, was ist also, das? Also, ja, das ist jetzt erstmal ein Neologismus von mir, aber meint einfach, dass ich im Sinne aus der Menschlichkeit niemanden ohne gute Gründe verletzen soll. Okay, also es muss und schon... Vor allen Dingen dann, wenn man halt auch, was das natürlich voraussetzt, ist erstmal zu sehen, dass sprachliches Handeln ist und dass es Sprache auch Gewalt sein kann und dementsprechend Sprache auch verletzen kann. Ja. Und mein Wunsch für einen idealen Diskursraum ist eigentlich, dass er möglichst auf diese verletzenden Momente verzichtet. Ja. Oder verzichtet werden kann. Was nicht heißt, dass man nicht zwangsläufig auch manchmal... Also ich glaube, Verletzungen gehen gar nicht. Also es geht gar nicht ohne Verletzungen. Das ist auch mein Gefühl. Ich meine, ich habe Habermas nie selber gelesen, aber da geht es ja auch darum, im Prinzip a priori einen Raum zu schaffen, in dem der ideale Diskurs geführt werden kann, die ideale Diskussion geführt werden kann, damit man bei der richtigen Erkenntnis nachher rauskommt. Und da bin ich mir manchmal auch nicht sicher, ob das funktionieren kann, weil einfach wir gar nicht so viel Zeit haben, diese Grundlagen zu legen, wie wir sie gerne hätten. Ja, also, und vor allen Dingen auch, es ist ja immer auch ganz, ganz schwierig, die Frage zu beantworten, wann wird eigentlich wer verletzt, wann, also, beziehungsweise was empfindet wer als Gewalt? Ja, das also, stimmt. So, ich glaube, ich bin ein bisschen irritiert, dass du mich in eine Reihe mit Habermas stellst. Ich will ja auch bloß hören, was du darüber denkst. Ja, ja, klar. Also der ideale Diskursraum verletzt mich. Siehst du? Oder sozusagen hat Sicherungsschleifen, in denen er sozusagen jede Verletzung selber auch wieder zum Thema machen kann und hat zum Ziel, möglichst langfristigen Diskussionskultur eben zu erwirken, die nicht verletzend ist. Mhm. Was eben aber auch als Prozess begriffen werden muss und insofern auch immer wieder an den eigenen Ansprüchen scheitert. Mhm. Das ist halt natürlich ein Ideal, dass an dem sich das Handeln orientieren kann, dass das aber nicht erreichen kann. Mhm. Deswegen ideal. Genau. Jetzt ist aber die Sache, glaube ich, die Sache bei Michael Friedmann nochmal ein bisschen, ich will jetzt nicht über ihn sagen, aber wenn wir jetzt sagen, diese Form der doch auch verletzenden Diskussionen uns vor Augen führen, glaube ich einfach, solange wir in einer Welt leben, die durch und durch vermachtet ist, in der sozusagen gewisse Formen der Gewalt und der Verletzung institutionalisiert werden, ist total wichtig, auch quasi dieser alltäglichen Gewalt und diesen alltäglichen Verletzungen punktuell wäre es auch Gegenverletzungen sozusagen zuzuführen. Das heißt, der ideale Diskursraum setzt eben auch eine Gesellschaft voraus, die bei weitem weniger verletzt, als es die unsere tut. Ja. Und deswegen halte ich, wäre es fatal, jetzt schon die idealen Maßstäbe an seine eigene Diskussionskultur anzulegen, wo wir doch gar nicht in einer Welt leben, die dieses Ideal irgendwie toleriert oder akzeptiert oder sozusagen subventioniert oder sanktioniert. Nee, also beides geht nicht, aber ich weiß, was ich meine. Also man sollte nicht mehr von sich verlangen, als die Welt, in der Welt man lebt, sozusagen einem irgendwie möglich auch anerkennen, macht. Ja. Möglich macht, ja. Okay, gut. Gut, wir sind wieder zurück zur letzten Runde. Und die letzte Runde würde ich gerne mit der Frage einleiten, ist es überhaupt nötig, sich zu einigen? Oder sich überzeugen zu lassen, um vielleicht die Frage vom Anfang sozusagen mit aufzunehmen? Naja, also ich denke, das kann man pauschal nicht beantworten. Also kann man nicht pauschal beantworten im Sinne von ja, es ist immer nötig, sich zu einigen oder ja, es ist immer nötig, sich zu überzeugen zu lassen oder den anderen zu überzeugen. Also ich meine auch, das ist ja auch klar sozusagen. Die Frage, kann man nicht gemeinsam zu einer Überzeugung gelangen? Vielleicht ist das vielleicht eine bessere Formulierung, als überzeugt zu werden oder jemand anders zu überzeugen, sondern man gelangt gemeinsam zu einer Überzeugung, weil das nämlich vor allen Dingen auch anerkennt, dass man, also dass auch die in Anführungszeichen triumphreiche Partei in der Diskussion ja auch was mitnimmt. Ja. Also auch da verändert sich was. Ich denke, es gibt Bereiche, in denen sind Einigungen hilfreich. Ich hatte ja vorhin das Beispiel mit den Maßstäben angeführt. Es tut der Wirklichkeit gut, sich auf gewisse Maßstäbe zu einigen. Mhm. Und wahrscheinlich ist eine gewisse Synchronizität der Handlung nur möglich, wenn man sich auf gewisse Dinge geeinigt hat und vielleicht eben auch davon überzeugen hat lassen, dass gewisse Maßstäbe vernünftig, gut, schön sind, um so die klassischen Bereiche der Philosophie zu schneiden. Ja. Na gut, ich meine, auf was ich hinaus wollte, in der Frage, jetzt erzähle ich mal, wie ich mir das dachte, ist ja so, also zum Beispiel fiel mir ein, Planck hat das, glaube ich, mal gesagt und viele andere, die halt aus diesen Zusammenhängen stammen, sagen es öfters mal, es kann nie darum gehen, die Leute, die nicht mit mir übereinstimmen, zu überzeugen, sondern Meinungen, die falsch sind, sterben irgendwann einfach weg. Ich verlinke das auch nochmal. Das heißt, es ist gar nicht nötig, da überhaupt Energie dran zu verschwenden, sondern am Ende muss man nur gucken, dass es für sich selbst in sich logisch kohärent ist und die Zeit entscheidet im Prinzip darüber. Und dann, was ich auch denken musste, war deine Buddies aus Frankfurt, die ja durchaus auch, also Frankfurter Schule meine ich, kritische Theorie, also Adorno und Marcuse und wie die alle heißen. meinen ja auch durchaus, dass es ein gewisses gutes Potenzial darin gibt, uneinig zu sein. Oder falsch ausgedrückt, aber dass es auch okay sein kann, wenn keine Synthese möglich ist. Ganz runtergebrochen vielleicht. Kannst du dazu was sagen? Also es sind jetzt natürlich wieder zwei Sachen. Genau, es sind wieder zwei Sachen. Also ich glaube, die Möglichkeit des Aussterbens abweichender Meinung ist natürlich eine schwierige Sache dann, wenn aus Überzeugung Handlungen werden und diese Handlungen im schlechtesten Fall Menschenleben kosten. Ja. Also das, ich denke, in einem wissenschaftlichen Betrieb kann man sich das leisten, dass man sagt, es gibt eben auch die paar Spinner, in Anführungszeichen, aber die erreichen niemals den Grad an Bekanntheit, an Schülern auch, also da gibt es ja viel auch so eine Weitergabe von gewissen Positionen und dass quasi einfach die Masse diese Position einfach irgendwie ignorieren wird und früher oder später schrumpft das und ich meine, ob das dann immer auch komplett ausstirbt, sei mal dahingestellt und ich denke, insofern sich da wirklich um jetzt wissenschaftliche Konzeptionen und wissenschaftliche Überzeugung halte ich das durchaus für plausibel. Aber eben genau mit der Einschränkung, dass wenn diese wissenschaftliche Position es am Ende rechtfertigt, also ein Verhalten rechtfertigt, das ja vor allen Dingen auch dann ganz manifest verhindern kann, dass es ausstirbt. Und das sozusagen, ja, was das im ekligsten Fall bedeuten kann, hat man ja im Nationalsozialismus gesehen. Also das, also ich glaube, worauf ja Planck hinaus will, ist so eine gewisse Historizität. Da sind wir vielleicht auch wieder bei diesem Wettkampfcharakter. Also letztlich ist die wissenschaftliche Bühne eine Bühne der Überzeugung und der Sieger trägt sozusagen die Dauer mit sich vom Schlachtfeld. Und das verweist auch ja wieder auf den Punkt, den wir schon bei Schopenhauer hatten. Diskussionen sind eben immer auch auf den Dritten angewiesen, der dann gar nicht spricht, aber den zu überzeugen oder die Dritten zu überzeugen, das ist vielmehr das Ziel eines öffentlichen Diskurses. Ich glaube, das trifft sich auch mit so einer Diskussionskultur, die auch schon im Mittelalter eigentlich entsteht und auf die ja auch unser heutiges Konzept der Diskussion irgendwie aufsetzt, also des öffentlichen Widerstreits zwischen zwei Lehrern, die öffentlich sozusagen diese öffentliche Disputio haben und ich glaube, das referiert noch so ein bisschen auf so eine Tradition. Jetzt zu meinen Buddies. Ich meine, gut, ich will jetzt aber, also da muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren. Ich denke, es jetzt die quasi gleich machen zu wollen, würde ihnen sozusagen Unrecht tun. Aber jetzt bei Adorno sagen, im Kontext der negativen Dialektik geht es schon auch darum, dass es jetzt nicht zwangsläufig zu einer Auflösung oder Aufhebung der Widersprüche kommen muss, sondern dass es auf eine gewisse Art und Weise eine vielleicht Tugend auch sein kann, Widersprüche zu ertragen. Und die Aufgabe dann vielmehr auch in Diskussionen vielleicht darin gesehen wird, erstmal das Feld der Widersprüchlichkeiten zu entfalten. Und das erstmal auch die Aufgabe des kritischen Theoretikers ist. Ich weiß jetzt, also die Frage ist immer natürlich diese Haltung des kritischen Theoretikers jetzt als eine, also dann auf alle Lebensbereiche übertragen kann. Also das wurde ja ganz häufig dann in Debatten über Theorie und Praxis oder das Verhältnis von Theorie und Praxis angeführt. Also dass man dann quasi den Leuten vorgeworfen hat, dass sie ja immer nur kritisieren würden und nie was machen würden und als spätestens, als sie dann auch noch, wie gesagt, das, was die Studentenproteste hervorgebracht haben, kritisiert haben, war dann der Bruch quasi perfekt. Also dass man dann einfach übersehen hat, dass Kritik selber ja auch schon Handeln ist. Also das und auch das Handeln ja immer irgendwie auch Theorie geleitet ist oder eine gewisse Begrifflichkeit mit sich trägt. Und wenn es nur prototheoretisch ist, aber es gibt immer eine Vortheorie, die dann ausprobiert wird und ganz egal, wie bewusst oder unbewusst das genau, ist. Darauf wird es hinaus, ne? Also genau. Und was ich da natürlich immer wieder spannend finde, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das an der Stelle passt, ist ja so ein Verständnis, gerade bei Adorno irgendwie, dass er von Liebe artikuliert, also sozusagen die Anerkennung des Nicht-Identischen und dann sozusagen die Ungleichheit sozusagen irgendwie auch aushalten zu können. Also den anderen lieben zu können, ohne ihn gleich machen zu wollen. Ich denke, das was er erstmal schön auch quasi wirklich, also da, insofern passt es halt wieder, wenn wir es schaffen, in der Gesellschaft zu leben, indem wir den anderen lieben können, obwohl er sozusagen eine andere Überzeugung ist und das dem anderen gleichermaßen gelingt, wird es wahrscheinlich mehr und mehr unnötig werden, sich wechselseitig zu überzeugen. Und vielleicht ist daran ja auch die Stärke. Also meine Hoffnung ist ja auch immer, dass man im richtigen Moment begreift, und das kann auch ganz intuitiv sein, weil ich glaube, darin liegt eigentlich auch die größte Stärke, wenn es um Diskussionen geht und solche Geschichten, dass man den Moment begreift, in welcher Form auch immer, wann Diskussionen angebracht sind und wann nicht. Also zum Beispiel ist es, glaube ich, eben so, dass gerade in Beziehungen, die, also Liebesbeziehungen oder andere Beziehungen, so, dass es ganz oft der Fall ist, dass man nicht am besten nicht diskutiert, weil ansonsten eben vielleicht viel, viel mehr kaputt geht. Das geht auch wieder zurück an das, was wir ganz am Anfang hatten, dass also so eine gewisse Unsicherheit da immer mitschwingt, wenn man also diese Widersprüchlichkeiten an den Tag bringt. Und wenn man in der Lage ist, das zu sehen und auszuhalten, dann ist, glaube ich, das ist, glaube ich, dann eine große Stärke von einem Menschen, wenn er das kann. Ja, wobei ich jetzt, glaube ich, also noch mal ganz kurz irgendwie deutlich machen will, der Liebesbegriff bei Adorno ist sozusagen bezieht sich jetzt nicht zwangsläufig auf die monogame Zweierbeziehung oder ist, glaube ich, vielmehr eine Haltung zum anderen oder zu den anderen Menschen, also eher eine viel grundsätzlichere Haltung zum anderen. Also jetzt nicht auf eine Person beschränkt, die ich dann lieben kann und alle anderen nicht, sondern es geht um sozusagen eine Liebesbereitschaft der Menschheit erstmal als Ganzes gegenüber, die natürlich dann auch nochmal individuell differenzieren kann, aber... Also so eine Art absolute Kategorie, wie Menschen zueinander sich verhalten. Ja, oder so ein Ideal davon, wie menschliches Verhalten strukturiert ist. Also das nur mal, um das jetzt... Also ich will nicht sagen, dass Adorno jetzt irgendwie... der war kein Therapeut oder Paarberatung hat er nicht betrieben, sondern geht da schon um Philosophie. Das andere ist die Frage natürlich, inwieweit man zugunsten der Harmonie Diskurse oder Diskussionen aussetzt. Ich glaube, dass... Also ich hielte es für fatal, wenn man quasi nur um den Burgfrieden zu wahren, Diskussionen zwangsläufig aussetzt. Also vor allen Dingen ja, weil das dem anderen die totale Macht über diese Beziehung verleiht. Ja. Also wenn ich mich immer wieder zurücknehme, weil ich die Beziehung nicht gefährden will, dann fußt diese Beziehung schon auf einem Fundament, das an sich krankt. Ich denke, eine gut funktionierende Beziehung schafft Räume, Zeiträume, in denen diese Diskussionen stattfinden dürfen und sollen und müssen. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass Diskussionen immer wieder geführt werden, auch über die Fragen des Zusammenseins und auch über Fragen, die Welt betreffen, über alles Mögliche. Ich hoffe, dass in Beziehungen so viel wie möglich geredet wird. Aber auch da würde ich wieder sagen, ist natürlich irgendwie das Ziel, möglichst den anderen nicht zu verletzen. Ja, weil ich meine, also die Anfangsfrage jetzt dieser Runde war ja auch genau, muss man sich überhaupt einig sein? Und ich denke ganz oft, es ist schön, wenn man miteinander reden kann, aber auch aus diesen, wie du es jetzt gerade eben selber gesagt hast, also man braucht diese Räume, in denen man diskutieren kann, aber man muss sich nachher nicht unbedingt einigen. Also man muss nicht, also man muss sich halt akzeptieren in seiner Andersartigkeit, und das würde ja dann doch wieder mit dem zusammenpassen. Ohne, vorausgesetzt, es geht nicht darum, dass irgendjemand jetzt, was weiß ich, was ist ein blödes Beispiel, was weiß ich, den Holocaust leugnet oder was. Ja, gut, das geht gar nicht. Das geht natürlich überhaupt nicht oder sowas, ja, aber prinzipiell spricht überhaupt nichts dagegen, selbst Atheist zu sein und einen katholischen Freund oder eine katholische Freundin zu haben, denke ich. Oder katholisches Eichhörnchen zu haben. Vielleicht auch muslimisch oder. Was auch immer, ja, genau. Oder genau, wer sozusagen. Man wird also über diese fundamentalen, metaphysischen Fragen vielleicht nie übereinkommen, ob es sowas geben kann oder muss oder sollte oder was auch immer, ob das nötig ist, um überhaupt zu existieren und sowas. Gut, die Schwierigkeit ist aber, dass es natürlich eben nicht nur metaphysische Fragen sind, sondern es können natürlich Probleme auftauchen im praktischen Handeln. Also wie wir das ja sagen im ersten Teil schon hatten, dass wir es viele Glaubenssysteme, seien es jetzt wissenschaftliche oder religiöse, natürlich von einem eine gewisse Art und Weise des Verhaltens von einem verlangen. Mhm. Und das kann es natürlich auch unmöglich machen, mit jemandem zusammen zu sein. Dass er nämlich sozusagen, ja, dass sein Verhalten von ihm verlangt, dass er von anderen eine Form des Verhaltens verlangt, die wo ich mich sozusagen weigere, die an den Tag zu legen. Mhm. Auf der anderen Seite, was ich auch irgendwie, was man auch natürlich wieder vorsichtig sein muss, ist jegliche Kritik am eigenen Verhalten damit irgendwie abzuweisen, dass man eben so sei. Hm. Also auch so ein Wesen, also ein imaginäres Wesen zu verweisen, das einem zugrunde liegt, und das auch nicht selber wieder irgendwie historisch und individualpsychologisch in Frage zu stellen, kann auch gefährlich sein. Ja, also dass man halt plötzlich die ganze Sache gar nicht mehr ernst nimmt oder beziehungsweise jegliche Kritik an sich verbietet, weil man halt sagt, ich bin so und ich glaube das halt. Ja. Und dann ich glaube, zwei Momente sind da halt wichtig. Es ist das Moment der Verantwortlichkeit im Sinne von bereit zu sein, eine Antwort zu geben auf Fragen, die einem bezüglich des eigenen Verhaltens gestellt werden. Und das kann eben dann zu einer Diskussion führen, und die kann dazu führen, dass ich bereit bin, mein Verhalten zu ändern, muss es aber auch nicht. Ja, das erinnert mich an, es gibt ein schönes Bild von Lady Gaga, hat ja so ein Lied gemacht, Born This Way, wo im Prinzip genau dieser Standpunkt auch vertreten wird. Also ich bin halt so und lasst mich doch, ich bin halt irgendwie ein Freak oder was. Und dann ist ein Bild darunter von Foucault, der sagt, nee, bist du nicht, du bist nur das Produkt von Machtstrukturen. Das fand ich sehr schön, das verlinke ich auch nochmal. Das ist sehr schön. Ich glaube, wenn man das Individuum dann als solches ernst nehmen will, dann muss man natürlich eher in deine Richtung gehen. Aber ich denke, das ist halt auch wichtig, dass man diese Determiniertheit, mit der wir in dieser Kultur ja auch eingefasst sind, auch gar nicht vergisst. Denn wir haben vielleicht gar keine wirkliche Wahl, uns zu verhalten. Also insofern ist diese Frage, die ich gerade gestellt habe, ja vielleicht auch gar nicht entscheidend, wenn man so will. Weil wir können überhaupt nicht entscheiden, ob sich zu einigen wichtig oder unwichtig ist, weil sich diese Frage überhaupt nicht stellt. Es passiert oder es passiert nicht. Ja, oder ich würde schon sagen, dass sich die Frage immer wieder stellt. Also weil du hast insofern natürlich recht, die sozialen Strukturen, in denen wir uns bewegen, die gab es quasi vor unserer Geburt schon. Mhm. Und sie wird es wahrscheinlich auch nach unserem Tod geben. Was aber nicht heißt, dass sie nicht jeden tagtäglich auch reproduziert werden. Mhm. Und wir deswegen immer wieder abwägen müssen, inwiefern es sinnvoll eine gewisse Struktur aufrechtzuerhalten und zu reproduzieren oder eben nicht. Mhm. Und wenn wir das für nicht sinnvoll erachten oder problematisch erachten, dann muss auch die Möglichkeit bestehen, sich da anders zu verhalten. Mhm. Da würde ich sogar behaupten, die Frage, ob man denn Entscheidungen sich entscheiden kann oder nicht, ist dann wahrscheinlich eher eine metaphysische Frage, die also auf der Ebene von Glaubenssystemen, also da kommen wir dann wieder sagen, schließt sich fast schon der Kreis, dann sind wir wieder die Frage, also wie diskutieren wir darüber, ob wir uns entscheiden können oder nicht? Ja. Und wie kann ich den anderen davon überzeugen, dass er sich entscheiden kann oder nicht, oder eben wie kann ich ihn davon überzeugen, dass er sich nicht, und ich glaube, dass... Und aus Sicht der Deterministen natürlich oder Deterministinnen natürlich auch, ist das überhaupt nötig, weil der wird sich ja eh nicht überzeugen lassen, schließlich ist das ja sein, ne? Oder ja, so. Das ist ja der Punkt, also Determinist wird immer behaupten, dass sozusagen er deshalb Determinist ist, also wenn man das dann auf sich selbst sozusagen iterativ anwendet, dann ist der Determinist, weil es determiniert ist. Genau. Wohingegen sozusagen der Liberalist, wobei ich das jetzt nicht im politischen Sinne... Schon klar, eher im freiheitlichen Sinne, ne? Eher im freiheitlichen Sinne, der Liberalist sozusagen immer frei ist aus freien Stücken heraus. Und dann wäre halt die Frage, das könnte man mal durchspielen, wie weit man da schleifen und spielerisch mit diesen Sachen umgehen kann. Mhm. Als ob der Liberalist dann auch glauben kann, dass er unfrei ist, weil er sich frei dazu entscheidet, unfrei zu sein. Mhm, ja. Oder ob der Determinist sozusagen auch aus freien Stücken determiniert sein kann oder sozusagen aus determinierten Gründen an die Undeterminiertheit glaubt. Gibt ja determiniertes Chaos, gibt es ja auch in den Strukturwissenschaften zum Beispiel. Wahrscheinlich löst sich das auch alles ein bisschen, also entspannt sich das alles, wenn man das Ganze mehr prozesshaft begreift und gar nicht sozusagen als so eine ontologische Begriffe also greift und man das sozusagen wirklich wieder in seiner Historizität ernst nimmt und sich zu dieser Welt verhält. Also ich glaube, Geschichte ist immer sozusagen die Welle, die bricht. Mhm. Ja. Und in dieser Brechung besteht die Möglichkeit, sich aufzustaukeln oder abzudämpfen, wie man das im wienerischen Regelungskreislauf-Jargon sagen würde. Ja, das ist das ist schön. Ich finde auch, also sagen wir, nur um es jetzt mal so, um so mal so ein schönes Zitat unterzubringen, ist eins meiner Lieblingszitate bei Adorno ist sozusagen, Philosophie ist das Allerernsteste, aber so ernst dann doch wieder nicht oder auch wieder nicht. Also, ja. Ich glaube, genau in diesem Spannungsfeld, das dort aufgemacht wird, bewegen wir uns immer. Und das, dieses Spannungsfeld ist das, was es spannend macht, was Spaß machen kann. Und das, glaube ich, ist wichtig. Mhm. Das sind doch schöne letzte Überlegungen. Hast du noch letzte Worte? Letzte Worte. Oh. Kannst du noch ein paar überzeugen jetzt? Noch überzeugender werden? Ja. Kurz nachdenken. Na, dann denk kurz nach, dann sage ich schon mal, wo man mehr von unserem Kram finden kann. Ihr findet in unsere Episodenarchive und so weiter auf unserer Webseite, das ist fragen.openmedi.de, da findet ihr auch, wie ihr uns abonnieren könnt und wie ihr uns Feedback dalassen könnt, also über Kommentare dort auf der Seite. Da findet ihr auch unsere Shownotes, ich schreibe hier immer fleißig mit, das ist auch das, was immer so dieses papierne Geräusch macht. Wir verlinken auch ein paar Sachen, wenn wir dran denken, wenn wir was vergessen haben, sagt auf jeden Fall Bescheid. Und bis nächste Woche von meiner Seite aus. Ja. Also ich bin immer sehr überzeugt davon, wenn Leute überzeugt das Falsche tun. Ich finde, da kann man am meisten dran lernen. Sehr schön, ja, das erinnert mich, das verlinke ich auch noch. Von Muff Potter gibt es da ein schönes Lied zu. Wie war das? Es steckt sehr viel Wahnsinn in seinen Methoden. Nein, ich verlinke es. Ihr kriegt es dann mit. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche dann. Ciao. Tschüss.